0 für Trip und mich, bevor der ganze Track startet. Ziehst dir rein, diepe Lines, sag mir wie das schmeckt, Partner. Wir überholen euch, holen uns die Krone, Boy. Ich brauch das Para, ich gestalte meine Wohnung neu. Ihr habt mich so enttäuscht, ihr nutzt eure Chancen nicht. Ich bin nicht das Rote Kreuz und hab auch nichts umsonst gekriegt. Ich bin ein Sonnenkind, denn ich komm aus Libanon. Ihr vertragt die Sonne nicht, flüchtet, wenn der Krieger kommt. Ich schwör auf meine Ehre, komm mir nicht in meine Quere. Ich erteil dir eine Lehre, du mich ficken keineswegs, meinetwegen. Dreh dich um, wenn du diesen Hass ansiehst. Krasser Deal, Trip und ich ficken dich auf Assassin. Du fühlst dich strapaziert, ich fühl dich durch die Stadt spazieren. Schau dich um, es haut dich um, wenn du meine Cover siehst. Was für ein Hammer-Beat, ich mache jetzt das Ding klar. Geh und line, play sie aus, spiel ein bisschen SingStar. Cheers. Was für ein krasser Deal, gib dir den Champion-Shit. Das hier ist Assassin, das hier ist Gambit-Shit. Jetzt weißt du, wie es ist, wenn Öscher ihren Streit austragen. Wenn ich fertig bin, hast du mehr Löscher als ein Einkaufswagen. Was für ein krasser Deal, gib dir den Champion-Shit. Das hier ist Assassin, das hier ist Gambit-Shit. Und die Scheiße wird gepumpt, bist du kurz und bist du toll. Kleiner, nimm den Mund, nicht zu voll. Manche Rapper denken nix und sagen nix, sie gucken nur dumm. Ich rap so easy, dass du denkst, ich hätt zwei Zungen im Mund. Ich komm alleine, doch hab deine ganze Truppe verschlungen. Ich schieße mit Lines, so als hätt ich eine Wumme im Mund. Ich bums deine Jungs, dein Label, deine Leute, die Features. Ich mach ein Tape und überleg nicht, welche Leute ich feature. Nur Profis um mich, guck was für ein Profi du bist. Der keine Line alleine schreibt und seine Strophen vergisst. Ich flow dir den Trip, versprech dir dich nach oben zu bringen. Um dich dann abgefuckt per Uppercut zu Boden zu zwingen. Man nennt mich Mo zu dem Trip, du bist allerhöchstens Mo Tripper. Hör den Shit und mach uns alles nach wie bei Synchronschwimmern, Homes. Ich hab irgendwann einen Platz auf diesem Thron sicher. Trip, ich mach den Scheiß für ne CD in meinem Wohnzimmer. Du siehst mich und Hassan nie übern Tisch. Das ist Championship, Gambit, Assassin übernimmt. Was für ein krasser Deal, gib dir den Championship. Das hier ist Assassin, das hier ist Gambit-Shit. Jetzt weißt du, wie es ist, wenn Öscher ihren Streit austragen. Wenn ich fertig bin, hast du mehr Löscher als ein Einkaufswagen. Was für ein krasser Deal, gib dir den Championship. Das hier ist Assassin, das hier ist Gambit-Shit. Und die Scheiße wird gepumpt, bist du kurz und bist du toll. Kleiner, nimm den Mund, nicht zu voll. Weil sagt man einfach so, push, cover, zick, idealer bei. Dein angeblich harter Homie sieht aus wie ein Papagei. Dein Amja ist ein Tata-Kreis. Meiner kommt mit Butterfly und steckt ihn in dich rein und dreht ihn um. Hoppa, Schinner, nein, das ist Urge. Guck, ich rap wie Gucci, rap auf Deutsch. Ihr seid nur Booty-Keks und Girls, die sich wie schwule Rapper freuen. Mann, wenn ich spucke, schließ die Türen, bring die Kinder weg. AD in meinem Studio sieht's aus wie im Internet-Café. Ihr seid jetzt hart und macht auf Dealer, yay, dope und Show. Meine ganzen Freunde sind in Spielotheken groß geworden. Stumpf vor 103er Beamer, billig, klunkert teure Cappies. Deine ganzen Rapper tragen Tangas unter ihren Baggies, ganz normal. Du hampelst rum, wenn mein Bruder hostet. Sorry, Bro, ich mag den Chico nicht, weil er wie Luda postet. Portverbot, was redet ihr vom Game? Ihr seid Loser. Alle wissen's, Hassan, Mo, ich und die Schufa. Was für ein krasser Deal, gib dir den Champion-Shit. Das hier ist Assassin, das hier ist Gambit-Shit. Jetzt weißt du, wie es ist, wenn Öscher ihren Streit austragen. Wenn ich fertig bin, hast du mehr Löscher als ein Einkaufswagen.